Nächster, El Bundy! Hast du denn noch nicht gelernt, dass sich in diesem Schlafzimmer überhaupt nichts entwickelt, solange du redest? So, jetzt kommt die Werbung. Jetzt habe ich Zeit, mich um euch zu kümmern. Danke, El, danke, El. Die Radio Regenbogen Hot Summer Night präsentiert von Neues Fruchtsäfte mit DJ Bobo und Corona. Mit Bed and Breakfast, EAV und Scatman. I'm a Scatman. Mit Fun Factory, Dr. Alban und den Schlümpfen. Ich bin der Schlümpfen-Cowboy Joe, man kennt mich im Schlumpf-Saloon. Ich bin der Schlümpfen-Cowboy Joe, yippie-i-yay und yippie-i-yo. Die Hot Summer Night, 14.07. Maimarktgelände Reitstadion. Wäldebräu Bierspezialitäten. Lust auf Premium, Lust auf Wälde. Alison Moyet. All the things I would Sondern schon mal, jetzt kommt gleich wieder das Aktuelle mit unserem Max und dann bin ich wieder da. Ich möchte aus dieser Folterkammer raus. Heute ist Freitag. Ich möchte nach Hause. Ich war immer freundlich, lieb und nett, kriegte nie irgendeine Frau ins Bett. Und dann auf Macho, cool und arrogant, plötzlich kamen sie angerannt. Und wieder seh ich, wie's im Leben läuft. Wer hart ist, laut und sich besäuft, kommt bei den Frauen besser an. Wer will schon einen lieben Mann? Daraus ziehst du Konsequenzen und du schaltest um auf schlecht. Die Welt ist ein Gerichtssaal und die Bösen kriegen Recht. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. to those old conventions. No hide to suppress your real intentions. You're open-minded, at least at what you keep on saying. Don't be afraid of doing what you are best in. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. You're young. Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me. Wir haben 23:11 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, hey, hey, hey. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? To a shrink, to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and pussy, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Grasping to control, so I better hope. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Oh, Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey! Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Wir haben jetzt eine Live-Schaltung. Eine Live-Schaltung. Und zwar, weil am Rhein Haltingen, ich bin drin. Hallo Nachtschwärmer. Grüßt euch. Ist die Party voll im Gang? Gut, okay, aufgepasst. Jetzt will ich euch mal singen hören da. Und Refrain seid ihr jetzt dann dran. Man hört so direkt. Viel Spaß noch, ich lass weiterlaufen. Ja, yeah. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. muss die Hölle los sein. Hallo, mach schon mal. Hallo, Blondinen. Okay, viel Spaß noch. We'll be right back. schalte mich ein, schalte mich aus. 23:26 Uhr. Sound total. Ja, das stimmt. Was seid ihr bereit? Kurz nach dem Verkehr geht's nämlich los mit unserem nächsten Gewinnspiel. on. Hier ist immer noch Nachtschwärmer Spezial bis 2 Uhr mit Charlie 2000 bei Radio Ringbum. Und dem größten Schuhverkäufer. Nee, Damenschuhverkäufer, muss ich schon sagen. Aller Zeiten. Hä, L? Als nächster, L. Bundy. Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Um mich? Erschöpft aus. Aber waren diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Ja. Was bricht mir das Herz? Du siehst wie 100 aus. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. So was muss man sich bieten lassen für den, ha? Das ist unmöglich. 23 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice. A5 Frankfurt-Karlsruhe zwischen Kronau und Karlsruhe-Durlach in Richtung Karlsruhe, Baustelle 15 Kilometer Stau immer noch. Dem Verkehr in Richtung Stuttgart und München wird empfohlen, ab dem Kreuz Walldorf auf die A6 auszuweichen. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Radio Absolutely für Nachtschwärmer. Yes! Yeah. Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich bin. Vertraute Stimme. Geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und Mix. Radio Regenbogen. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Seid ihr bereit, Nachtschwimmer? 01388000. Testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Special. Aber eigentlich brauchen wir dazu noch einen Jungen. Ja. Hm? Buste, hörst du mich? Oh, hallo, hast du Lust, mit uns zusammen ein Lied zu singen? Buste, hörst du mich? Weißt du, was das heißen soll? Ist das ein Lied? Step it up then ride. Can you come and feel it? Will you can't deny? Tell me what I want to do. I wanna ride, I wanna ride with you. Tell me what I do, tell me what I do. Wants to walk and I want to do. Has a little pain, has a lot and blow. So join the ride, step it up and go. We'll be right back. the rain. She got a bass in the drum. I'm up to my level, I'm a big bad devil, and my days are rave. But this is the cloud, I'm gonna turn them black, look at the sun, I'm gonna turn red. By the time I'm through, you're gonna be fed, you ask my name, but my name in red. With every kind of rhythm, the devil can flex. Call me a teaser, but it doesn't really matter if you call me a loser. Und wir suchen 500 Briten, 01388000. take my heart, it's right inside. Face. Unser Gewinnspiel läuft immer noch. Wir haben 23:45 Uhr. Jetzt geht's rund. Jetzt kommt der letzte Titel. Also, jetzt wird Zeit. Jetzt möchte ich wissen, noch schlimmer. Die haben Späße drauf. Pat zieht dir die Schuhe aus. Brandheiß und obercool. Unstop Radio. Radio. Francesco Felsen hier tonight, 23.50 Uhr. Jetzt noch Gemma. Habe ich dran den Christian aus Lörrach. Hallo Chris, grüß dich. Hallo. So, fünf in der Ritten. Ja, Hathaway. Hathaway. Master Boy. Ja. Swing featuring Dr. Alban. Ja. Prince Idol Joe featuring Marky Mark. Odyssey, Cosmics featuring Ernie, The Free und German Spoon. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, ich habe lauter Spezialisten anscheinend. Gut. Das gibt eine CD mit Christian aus Lörrach. Danke.